Und wir schenken ihm Ishak und Jakub. Jeden von ihnen haben wir recht geleitet. Und auch Nu haben wir zuvor recht geleitet. Und aus seiner Nachkommenschaft Davud, Suleiman, Ayub, Yusuf, Musa und Harun. So vergelten wir es den Gutestuenden.